Le café? Yes. Guten Tag, mein Name ist Gündüz. Ich bin auf dieser. Oder wo sind wir heute? Krankenhaus, ja. Ich bin in der Notaufnahme, oder? In der Notaufnahme des haben der Ärzten und möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, ich will ja Hilfe haben. Und, natürlich, wir sind für Sie da. Aber bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, möchte ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Wenn Sie etwas nicht verstehen können oder Fragen haben an mich, bitte sagen Sie mir Bescheid, okay? Ja, natürlich, klar. Was mache ich? Darf ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich heiße Helene Berger. Können Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist H-E-L-E-N-E. Helene. Helene Berger. Und Berger ist der Familienname, auch mit lauter E's. B-E-R-G-E-R. Sie sind eine Frau, ist das richtig? Ich bin eine Frau, ja, genau. Okay. Frau Berger, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. Was ist Ihr genau geboren? Der 12.06.59 ist mein Geburtstag. 12.06.59. Okay. Ich werde also wie groß sind Sie? Jahr, bitte? Wie groß sind Sie? Ich bin 1,64. 1,64. H 64, okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, 84 Kilo wiege ich. Was für Beschwerden haben Sie zurzeit, Frau Berger? Ja, also mir geht es eigentlich seit einigen Wochen nicht so richtig gut. Und ja, jetzt habe ich langsam ein bisschen Sorge bekommen, dass da doch irgendwas dahinter steckt. Und zwar kriege ich so schlecht Luft, wenn ich mich belaste. Also wenn ich im Treppenhaus die Treppe hochgehe, nach einer Etage fängt das schon an, dass ich so das Gefühl habe, dass das so in der Brust so eng wird und ja, dass ich gar nicht so gut Luft kriegen kann. Und jetzt habe ich tatsächlich seit einiger Zeit mir auch mein Bett hochgestellt, dass ich nachts schlafe mit so ein bisschen erhöhtem Kopf, weil ich sonst überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. Seit wann leiden Sie unter diesen Beschwerden genau? Sie haben ja, das seit einige Wochen, aber früher... Ja, das ist schon über 5 Wochen, aber das wird halt irgendwie nicht besser. Okay. Sie haben Brustenge gefühlt. Können ja, Sie das? Ja, das fühlt sich so, ja, so dass ich nicht genug Luft da reinbekomme. Haben Sie Brustschmerzen? So richtige Schmerzen eigentlich nicht. Ist, spüren Sie manchmal Ihr Herz langsamer oder schneller als sonst schlägt? Ja, also wenn man dann so unruhig ist, dann hört man das überhaupt ja klopfen, sonst registriert man das ja eigentlich nicht, das Herz. Aber wenn man so diese Angst hat, dann horcht man eigentlich ja mehr so darauf. Aber ob das jetzt schneller oder langsamer ist, kann ich gar nicht sagen. Okay. Wie oft kommen die Beschwerden vor? Naja, also halt immer dann, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich also Treppen hochgehe oder wenn ich eine schwere Einkaufstasche habe. Okay. Oder bei jeder Belastung. Eigentlich immer bei Belastung, ja. Ja. Oder auch neulich habe ich die Becken bezogen. Ne? Wo man dann auch so ein bisschen sich strecken muss und hochheben und so. Und dann fing das gleich wieder an. im Ruhe, aber sie haben keine Beschwerden. Na, da geht, also da ist das nicht so ausgeprägt, aber zum Beispiel nachts, da strenge ich mich ja nicht an, aber da habe ich trotzdem das Gefühl, dass es besser ist, wenn ich den Kopf hoch liegen habe. Wenn Sie ein bisschen Kopf hochlegen, fühlen Sie sich besser. Dann fühle okay. ich mich besser, ja. Okay. Schwellen Ihre Beine oder Knöchel an? Das ist mir tatsächlich aufgefallen, ja, da haben Sie recht. Seit wann haben Sie bemerkt, diese Beschwerden? Ja, wann stellt man das fest? Irgendwann merkt man mal, dass die Schuhe nicht so gut passen oder dass die Socken dann so einen dicken Rand hinterlassen, dass das so eingezogen ist. Ah, das ist bestimmt schon 5 Wochen. Zur gleichen Zeit treten auf. Ja, ungefähr so zur gleichen Zeit, ja. Okay. Abgesehen von dieser Beschwerden, sind Ihnen noch etwas Auffälliges aufgefallen? Ja, also morgens habe ich so ein bisschen Husten immer, bis ich so in die Gänge komme. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss erst mal ordentlich abhusten. Und ich fühle mich einfach total schlapp und müde. Also ich merke das, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Und ja, wenn ich mich also auch mehr anstrenge noch, was weiß ich, wenn ich dann in den zweiten oder dritten Stock hochgehe oder auch wenn ich mich dann bücken muss, um die Schuhe auszuziehen oder so, dann merke ich auch, dass mir manchmal schwindelig ist. Ist Ihr Husten trocken oder gibt es dabei Schleim? Nein, das ist nur so dieses Gefühl, dass ich husten muss. Okay. Da ich kommt verstehe. Nichts. Okay. Sie fühlen sich schlapp und Sie haben Müdigkeit. Ja, wirklich. Okay. Um Ihre allgemeinen Zustand zu beurteilen, möchte ich Ihnen weitere Fragen stellen. Abgesehen von dieser Beschwerden, früher fühlen Sie sich allgemein gut? Naja, also in meinem Alter, ich habe halt auch ein paar Risikofaktoren. Also ich schlafe nachts schon nicht so besonders gut und muss auch zwischendurch mal auf die Toilette gehen. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Ja, einmal bestimmt in der Nacht, manchmal auch zweimal. Ja, und eigentlich ist auch schon bekannt, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und seit 3 Jahren hat mein Arzt auch festgestellt, dass die Blutfettwerte ein bisschen erhöht sind und da kriege ich auch Medikamente. Welche Medikamente nehmen Sie gegen Bluthochdruck und Cholesterinwerte? Tja, was nehme ich denn alles ein? Ich nehme HCT ein, 12,5, eine morgens. Ich nehme Bisoprolol ein. Dann habe ich Lisinopril und Atorvastatin. Und dann nehme ich noch Markuma. Ich hatte Markuma? Nämlich, ja, eine seit halbe... Seit wann nehmen Sie Markuma? Das nehme ich seit 6 Monaten. Ich hatte nämlich mal Vorhofflimmern. Und da hat man dann gesagt, soll ich lieber das Markuma nehmen, damit da nichts passiert. Okay. Sie nehmen HCT, Bisoprolol, Lisinopril, Atorvastatin und Markuma. Ist das richtig? Genau, richtig, ja. Können Sie mir nochmal sagen, in welcher Dosis und wie oft nehmen Sie ein? Ja, also Markuma eine halbe, die nehme ich abends ein. Bisoprolol 5 nehme ich eine morgens. HCT 12,5 nehme ich eine morgens. Lisinopril 10 nehme ich auch eine morgens. Mein Gott, ich brauche kein Frühstück mehr. Und Atorvastatin 20 nehme ich auch eine morgens. Also morgens habe ich eine richtig große Ration. Ja, sie haben viele Medikamente. Ist Ihnen übel, Frau Berger? Ja, also manchmal ist mir so ein bisschen übel, halt wenn ich mich belaste, ne? Also so im Zusammenhang mit Schwindel und dann kommt so ein bisschen Übelkeit dazu. Aber also übergeben oder so muss ich mich nicht. Ja, Sie haben Schwindel. Können Sie die Schwindel ein bisschen beschreiben? Wie fühlt sich der Schwindel an? Ich muss mich festhalten, damit ich nicht irgendwo gegenlaufe oder so. Ne? Müssten Sie sich schon mal übergeben? Nein, so schlimm ist das nicht. Sie gehen mehr als sonst zur Toilette. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Eigentlich nicht, nee. Hat sich Ihre Gewicht in letzter Zeit verändert? Ja, ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen zugenommen, ja. Bin ich gar nicht glücklich drüber. Wie ist Ihr Appetit? Ja, meistens ist er eigentlich gut, ja. Ist das Gewichtszunahme gewollt oder ungewollt? Ja, natürlich ungewollt. Ich wiege ja schon 84 Kilo. Ja, vielleicht, Sie essen gerne, deswegen wir warten Tsunami, ja. Deswegen nein, aber eigentlich versuche ich das im Griff zu halten, aber in letzter Zeit ist es eben hochgegangen. Wie viel Kilogramm haben Sie? Ja, sonst habe ich immer 81 gewogen und jetzt wiege ich 84, also 3 Kilogramm. In welcher Zeit passiert das? Ja, vielleicht so in 3 Monaten oder so. Schwitzen Sie mehr als sonst? Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Wurden Sie schon mal operiert, Frau Berger? Ja, tatsächlich habe ich vor 10 Jahren eine Knieprothese bekommen im rechten Bein. Abgesehen dieser Operation, haben Sie noch andere bekommen? Sonst OPs nicht weiter, nein. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Frau Berger? Ja. Ich habe einen sehr sorgfältigen Hausarzt in der Hinsicht, ja. Haben Sie Corona-Impfungen bekommen? Habe ich auch bekommen, ja. Okay, das ist gut. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Frau Berger? Ja, also einmal muss ich aufpassen mit Hausstaub. Ne, ich habe also so eine Hausstaubmilbenallergie, da kriege ich Schnupfen von und muss furchtbar niesen und die Nase läuft. Muss ich immer gut alles sauber halten. Und dann habe ich tatsächlich auch noch eine Allergie auf Amoxicillin. Wie äußert sich die Allergie? Amoxicillin. Da habe ich so einen Ausschlag bekommen davon. Vertragen Sie alle Lebensmittel gut? Sonst Lebensmittel kann ich alle gut vertragen. Ja, da habe ich keine Probleme. Sie haben keine Unterträglichkeiten. Okay, das. Nein. Rauchen Sie, Frau Berger? Ah, seit 6 Jahren zum Glück rauche ich nicht mehr. Aber vorher habe ich lange Zeit geraucht. Zwar nie so schrecklich viel, aber doch vom 18. Lebensjahr an habe ich eigentlich immer so eine halbe Packung am Tag geraucht, aber jetzt seit 6 Jahren nicht mehr. Ungefähr wie lange haben Sie geraucht? Ja, nicht ganz 40 Jahre. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, also ich trinke abends gerne mal ein Glas Bier oder auch 2. Ja, und wenn es im Sommer heiß ist, trinke ich auch schon mal am Nachmittag ein Glas Bier. Also 2 bis 3 Gläser Bier am Tag trinke ich wohl. Als Ihre Ärztin möchte ich wissen, ob Sie Drogen konsumieren. Oh nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Aus dem Alter bin ich raus. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, Frau Berger? Naja, mein Vater ist schon vor Jahren gestorben. Der ist 80 Jahre alt geworden. Der hatte tatsächlich eine Karzinomerkrankung. Der hatte Knochenkrebs. Und bei meiner Mutter, da hat man jetzt im hohen Alter einen Tumor im Unterleib festgestellt. Und die wird aber behandelt und ist damit jetzt eigentlich stabil. Aber wie, so klassisch, wie alt ist Ihre Mutter? Die ist 86. Haben Sie Geschwister? Nein, habe ich gar nicht. Arbeiten Sie noch, Frau Berger? Bitte was? Was machen Sie beruflich? Ach so, Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, ich bin Frührentnerin. Ich habe als Hausmeisterin gearbeitet und ja, das war natürlich auch ziemlich anstrengende Arbeit und man musste immer ja, viel sauber machen und ja, das ist mir dann irgendwann schwer gefallen, da bin ich in Rente gegangen. Seit wann sind Sie in der Rente? Ja, seit 2 Jahren. Sind Sie verheiratet? Mein Mann ist schon gestorben. Ich bin verwitwet. Oh, es tut mir sehr leid. Ja. Leben Sie allein, oder? Ja, ich lebe alleine. Gibt es jemanden, um Sie kümmern? Naja, ich habe 3 Kinder, aber die sind natürlich weiter weg, beziehungsweise ein Sohn ist in der Pflegeeinrichtung tatsächlich, der hatte einen Motorradunfall, da muss ich eher hingehen und mich um den kümmern. Ja, die Kinder würden wohl mal nach mir gucken, aber normalerweise, also, bin ich alleine. Sie haben einen pflegebedürftigen Sohn. Ja, das ist richtig. Ja, mhm. Das ist eine schwierige Situation. Wie kommen Sie klar mit dieser Situation? Ja, ich meine, er ist ja versorgt und ich tue, was ich kann, um nach ihm zu schauen. Ich besuche den halt regelmäßig und versuche, ihn ein bisschen zu unterstützen. Aber ist natürlich eine traurige Situation. Ja, Sie haben recht. Okay, Frau Berger, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. In diesem Zusammenhang möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, also eigentlich habe ich jetzt so viele Fragen beantwortet, dass da, glaube ich, nichts mehr offen ist. Was möchte ich denn gerne von Ihnen wissen? Ja, wie es weitergeht? Was kann man denn tun dagegen? Ne, dass ich diese... Ja. Und was ist der Hintergrund? Das wüsste ich natürlich gerne. Ja, Frau Berger, anhand nur diesen Angaben kann ich Ihnen nicht genau sagen, was Ihnen fehlt. Zuerst muss ich Sie körperlich untersuchen und danach müssen wir EKG schreiben, Röntgen Thorax machen lassen und dann können wir wieder mit Ihnen sprechen, okay? Ja, das ist okay, dann warte ich das ab. Mhm. Okay. Jetzt kommt die obligatorische Frage, ob irgendjemand aus dem Plenum noch Fragen hat oder irgendwie was ergänzen möchte. Ja, ich möchte ein bisschen. Hallo. Sie haben es im Gespräch gesagt, aber ich denke, es sind etwas mehr Details erforderlich. Ob ich die bieten kann, mal gucken. Ja, was ja. möchten Sie noch? Also mich. Ja. Zum Beispiel, wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Nochmal bitte. Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Ja, ich habe das Bett so ein bisschen hochgestellt. Aber bisschen, aber welche? Das Oberteil. Das, ja. das, also den Oberkörper lege ich hoch. Ja. Müssen Sie nachts wegen Atemnot aufwachen oder auf die Toilette? Ja, auf die Toilette gehe ich eigentlich nicht wegen Atemnot, sondern halt, weil ich dann merke, dass ich zur Toilette muss. Aber vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, das weiß ich ja nicht so genau. Ja. Haben Sie oft Herzklopfen, Stolpern oder Rasen nach körperlicher Belastung oder auch in Ruhe? Ja, eigentlich habe ich das schon gesagt, dass ich schon, wenn ich mich belastet habe, mein Herz spüre. Ja. ja. Haben Sie schon einmal das Bewusstsein verloren? Sie haben gesagt, Schwindel gibt, aber... das ja, aber ohnmächtig bin ich nicht geworden, nein. Ja. Was sind Sie letzter im Krankenhaus gewesen? Weil, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Labortest für Markumar machen lassen? Wenn ich das so genau wüsste. Differential Diagnos, zum Beispiel Lungenemboli, die Atrialfibrillation und Markumar eingenommen. Ja, also ich sag mal, wie oft wird das Markumar eingestellt? Ich denke mal, ein halbes Jahr ist der letzte Arztbesuch her. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Wie hoch war der ONR-Wert in der Laboranalyse für Markumar zum Beispiel? Da müssen Sie meinen Hausarzt fragen, das weiß ich ja. nicht. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Ja. Okay. Machen wir die Vorstellung? Okay. Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Hätten Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen eine Patientin, die ich gerade gesehen habe, vorstellen. Ja, wunderbar. Frau Helena Berger ist eine Patientin, die 62 Jahre alt, 1,64 Meter groß und 84 Kilogramm schwer ist. Die Patientin hat sich wegen seit 5 Wochen bestehender Dyspnoe bei uns vorgestellt. Nach der Angaben der Patientin sind die Beschwerden bei Belastung aufgetreten und außerdem die Dyspnoe von Engegefühl, Orthopne und bei Belastung Tachykardie begleitet. Außerdem klagte die Patientin über Ödeme an den Beinen und Polakisuri und Vertigo. Innerhalb 3 Monaten habe sie eine Gewichtszunahme von 3 Kilogramm. Oh ja. Außerdem habe sie auch Fatikü. Die Patientin erzähle, sie könne nur eine Etage laufen, danach kommt die Dyspnoe vor Dyspnoe und Vertigo und Hustenattacke. Ja. Und muss die Patienten stehen bleiben. Muss sie stehen bleiben und dann bis sie weiterlaufen kann. Ja, okay. Ja. An der Vererkrankungen leidet sie seit 3 Jahren an arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie und seit 6 Monaten atrial Fibrillation. Die Medikamentenanamnese ergab, dass sie Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm morgens, Bisoprolol 5 Milligramm morgens, Lisinopril 10 Milligramm morgens, Atorvastatin 20 Milligramm morgens, Markuma halb Tablet abends einnimmt. Bei der Operationen ist Knie-Tipp bekannt. Sei, ja. Die Patienten sei vollständig geimpft, inklusive auf Corona. Die Patienten reagieren allergisch auf Hauptstaubmilben und Amoxicillin. Hauptstaubmilben Allergie äußere sich mit allergischer Rhinitis. Amoxicillin Allergie äußere sich mit Exanthem. Bei den Patienten keine Unverträglichkeiten bekannt. Nikotinkonsum habe sie vor 6 Jahren eingestellt. Davor habe sie ungefähr 40 Jahre lang geraucht, halbe Schachtel pro Tag. Sie trinke jeden täglich 2 und 3 Flasche Bier. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese ist erwähnenswert, dass ihre Vater sei Osteosarkom oder verstorben ist. Außerdem ihre Mutter habe eine Uterus Karzinom oder Unterlip Karzinom? Wir wissen nicht genau, ne? Ja. Was, ja. Der Karzinom sei behandelt worden und ihre Mutter ist seit 86 Jahre alt. Die Patientin habe keine Geschwister. Sie ist Frührentnerin. Früher habe sie als Hausmeisterin gearbeitet und zurzeit lebe sie allein. Sie habe 3 Kinder und sie habe eine pflegebedürftige Sohn und muss sie um sich kümmern. Um ihn kümmern. Um ihn kümmern. Ja, was glauben Sie denn, was steckt denn jetzt dahinter bei der Patientin? Was machen Sie denn, also erstmal, was glauben Sie und was machen Sie dann für Diagnostik? Ja, die anamnestische Angaben deuten am ehesten eine Herzinsuffizienz. Um die Diagnose zu bestätigen, muss ich zuerst die Patienten körperlich untersuchen und ich muss Blutdruck messen und Puls messen und ich muss Ödeme, ob die Patientin Ödeme hat, wir müssen beurteilen. Und außerdem müssen wir EKG schreiben und eine Ekokardiografie durchführen. Und außerdem eine Röntgen, Thorax-Röntgen ist auch sinnvoll. Ja, warum? Wir können in der Thorax-Röntgen Lungen und Herz beurteilen. Ja. Ja, was erwarten Sie? Zum Beispiel Kardiomegalie können wir beurteilen. Lungenödem auch können wir beurteilen. Ja. Ja, oder eine fragliche Stauung. Ne? Und wir können auch andere An der Krankheiten auszuschließen, zum Beispiel Pneumothorax, ja. Ja, was gibt es denn überhaupt für Differentialdiagnosen? Gibt es überhaupt welche? Differentialdiagnostisch kommen Lungenembolie und Myokardinfarkt. Auch. Haben wir noch eine Idee? Möglicherweise noch irgendwas, wenn man jetzt vom Herzen mal wegdenkt. Ich sag mal so, hier ist noch erwähnt, finde ich aber nicht so wahrscheinlich, eine pulmonale Hypertonie. Ja, pulmonale Hypertonie. Ja, also gut, okay. Aber das findet sich ja eigentlich jetzt, wenn man sie untersucht. Wonach gucken Sie denn bei der körperlichen Untersuchung, außer nach den Ödemen? Beim Abtasten, wonach gucken Sie? Abgesehen von den Ödemen müssen wir... Lungen, Stau, ja. Venös, ja. Halsvenenstauung, ne? Ja, so Halsvenenstau, ja. Gucken, ja. Ne, ob die Halsvenen, ja. Genau. Und ja, dann müssen wir noch gucken, ob es veränderten Klopfschall gibt, ob Leber und Milz vergrößert, ja, sind. Ja, ja, das kann sein auch, ja. Ne? Und Aszites auch ausschließen. Ja, wir müssen unbedingt machen, ja. Sie haben... Gut, und was für Laborwerte nehmen Sie denn ab? Um die Lungenembolie auszuschließen, müssen wir D-Dimer machen. Und um die Myokardinfarkt auszuschließen, müssen wir kardiale Marker bestimmen. Ja, wir können um die allgemeine Gesundheitszustand der Patienten zu beurteilen, müssen wir Leberwerte, Nierenwerte, kleines Blutbild, Elektrolyte. Genau, bestimmen. Super. Ja, genau, das war's. Gut. Wenn sich das jetzt tatsächlich bestätigt, dass sie also eine Herzinsuffizienz hat, was würden Sie der Patientin empfehlen oder was würden Sie an Therapie machen? Ich lasse mich mit dem Mann beraten, weil ich würde gerne ein kardiologisches Konsil schreiben. Ah, das ist eine gute Idee, ja, okay. Aber was werden die Kardiologen denn wahrscheinlich machen? Ja. Diuretische Therapie, ja, Entlastung der Herzen, des Herzens müssen wir zuerst Diuretike einsetzen. Jetzt nimmt die ja schon eine Menge Tabletten. Was würde man denn vielleicht noch machen? Isoprodol. Wir können ACE-Hema. Genau, ja. Ja. Genau, ACE-Hema und Beta-Blocker, ja. Ne, ist noch erwähnt. Und die Frau bringt ja eigentlich jede Menge Risikofaktoren mit. Also, was können wir noch machen? Risiko, sie habe... Atrialfibrillation. Also sie hat einen Hypertonus. Hypertonus, ja, übergewichtig. Und sie ist übergewichtig. Ja. Sie hat erhöhte Blutfettwerte. Ja, wir empfehlen die Patienten Gewichtsreduzierung und Sport treiben. Ja, Änderung Lebensstil, das ist genau das ist das Stichwort. Und gesundheitliche Ernährung. Umstellen. Ja, genau. Gut. Ja, alles gekommen. bin komplett zufrieden. Weiß, habe alles bekommen. Hier sind noch Zusatzfragen. Ja, die Patientin fragt noch, warum habe ich denn an Gewicht zugenommen? Weil Ödeme. Weil es kann sein, weil der das Herz kann nicht gut arbeiten, staubt sich die Blut im Gewebe und es führt zu Ödeme im Gewebe und in schlimmsten Fall im Bauchraum. Deswegen, Patient hat Ödeme und diese 3 Kilogramm spricht für Ödeme. Also praktisch das zusätzlich eingelagerte Wasser wiegt ja. So viel. Ne? Ja. Das ist der Punkt, genau. Ja, die Prüfer haben noch Zusatzfragen gehabt. Die haben gefragt, was ist Pulsoximetrie? Pulsoximetrie, wir können ein kleines Gerät Sauerstoffsättigung der Patienten bestimmen mit Finger. Ja. Am Finger, genau. Am ja. Finger. Und warum ist das irgendwie ein besonders probates Mittel? Warum wendet man das gerne an? Ich habe nicht verstanden. Warum wendet man die Pulsoximetrie gerne an? Weil wir müssen Blutgasanalyse einfach mithilfe von kleinen Gerät ein bisschen beurteilen, ja. Ja, das ist nicht invasiv, ne? Ja, das ist nicht invasiv, ja. Ja, es ist nicht invasiv, es ist nicht wahnsinnig teuer und es gibt ziemlich schnell einen Überblick, wie es dem Patienten geht. Ne? Genau, das ist der Punkt. Dann fragen die hier noch, was ist COPD und wie kann man die ausschließen? COPD, chronische obstruktive pulmonäre Lungenerkrankung. Die Patienten hat auch Risikofaktor für diese Krankheit, weil sie habe früher ungefähr 40 Jahre lang geraucht. Wir können mithilfe Lungenfunktion-Test machen und auszuschließen. Genau, ja. Gut. Also, ich würde mal sagen, erschöpfend alle Fragen beantwortet. Also, die Patientin hat sich sehr wohl gefühlt. Sie ist sehr nett behandelt worden und sehr nett befragt worden. Und die Ärztin hat auch zu dem Fall keine weiteren Fragen. Es sind alle Sachen erschöpfend beschrieben worden. Also, ich glaube, du kannst deiner Prüfung wirklich mit sehr viel Gelassenheit entgegensehen. Vielen ja. Dank. Das ist ein großes Kompliment für mich, ja. Ja, aber also, auch wenn ich von dir mal was schriftlich bekommen habe, das war immer perfekt, ja. Danke. Also, ich habe da überhaupt keine Sorgen. Wo musst du hin zur Prüfung? Düsseldorf, oder? Düsseldorf, ja. Auch ein armes Düsseldorf. Am 17. Ja, ich habe schon gehört, dass da ein ganzes Nest am 17. dran ist. Ja, wir sind dran, ja. Ja, ja, ja. Aber also, du musst dir keine schlaflosen Nächte machen dafür. Ja, gut. Hat noch jemand von den Kollegen was zu ergänzen zu unserem speziellen Fall? Ich denke, sehr, sehr gut. Wenn das kein Kompliment ist. Aus berufendem Munde, ja. Okay.